Gewinner 3 für Intensivpflege. Besucher bitte bei der Leitstelle melden. Spanischen Touristen von heute, aber die Oper, al opera. Ah, vamos, vamos. Hm? Inga? Thank you.